Koromenia. Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren. Nach den ersten Wochen der massiven Einschränkungen in das öffentliche und gesellschaftliche Leben brauchten scheinbar alle ein bisschen Zeit, um sich zu sortieren. Die Stadt Dresden hat bisher eher mit restriktiven Maßnahmen wie der Allgemeinverfügung um sich geworfen. Viele Schritte, die jedoch nötig wären, um besonders marginalisierte Gruppen zu schützen und für diese Lösungsvorschläge zu bieten, wären bisher nicht umgesetzt. Trotzdem ist das Wort Solidarität in aller Munde. Tatsächlich wird meist an Wirtschaftshilfe nach der Krise gedacht. Wir denken, dass Nachbarschaftsnetzwerke eine Form der Organisierung sind, die Solidarität tatsächlich lebt. Daher sprechen wir heute mit Peter vom Solidaritätsnetzwerk Dresden-West. Hallo Peter. Schönen guten Tag. Könnt ihr eure Initiative Solidaritätsnetzwerk Dresden-West erstmal kurz vorstellen, bitte? Ja, im Prinzip haben sich so bestehende Gruppen, die schon Nachbarschaftsarbeit machen, zusammengeschlossen, plus dass noch jede Menge Einzelpersonen dazukommen, die genau in dieser Situation irgendwie aktiv werden wollen, Unterstützungsleistung machen wollen. Genau, das heißt, wir haben so von Recht auf Stadtgruppe oder Kein Viertel für Ausgrenzung, aber Willkommen in Löbtau oder die Evangelische Kirchgemeinde, genau, ein breites Feld an quasi Initiativen, die schon aktiv sind und die halt eben sich die Frage gestellt haben, wie Nachbarschaftsarbeit in Zeiten von Corona aussehen kann. Genau, der Fokus lag erstmal auf eben so konkreten Unterstützungsleistungen wie zum Beispiel Leuten, die in häuslicher Quarantäne sind oder als Risikogruppe nicht mehr rausgehen können oder wollen beim Einkaufen unterstützen oder solche Sachen. Gerade da gibt es auch viele Leute, die Hilfe anbieten. Oder wir haben jetzt mittlerweile 3 verschiedene Gabenzäune, einen in Friedrichstadt, einen in Löbtau, einen in Gorwitz errichtet. Das sind auch so die Stadtteile, sage ich mal, in denen wir so unterwegs sind, in denen wir so aktiv sind. Das ist erstmal quasi das, wie sie es gegründet hat, quasi genau aus der Überlegung heraus, dass man ja genau seine Arbeit jetzt anpassen muss. Genau, und so, nachdem wir jetzt so die ersten uns erstmal aufgestellt haben, gibt es jetzt noch genau die Überlegung, weiterzuschauen, wie man vielleicht auch neben den konkreten Unterstützungsleistungen irgendwie auch wieder die politische Arbeit mit aufnehmen kann. Ja. Und ihr seid jetzt quasi erstmal zusammengekommen, um so diese konkrete Unterstützung, was du alles gerade genannt hast, euch zu überlegen. Und dann habt ihr ja auch begonnen, Forderungen aufzustellen. Und genau, da liegen jetzt so 5 lokale und dann auch 5 langfristige Forderungen vor. Und das ist ja schon, also geht in sehr viele Bereiche rein. Wie hat denn dieser ganze Aushandlungsprozess jetzt in der Kürze der Zeit mit diesen verschiedenen Akteuren funktioniert? Ja, genau. Natürlich ist es in aktuellen Zeiten natürlich auch nicht so einfach. Der Vorteil ist natürlich, dass man schon genau bestehende Netzwerke hat, dadurch, dass es auch genau Leute sind, die vorher schon Nachbarschaftsarbeit gemacht haben. Und es gibt auch, wie in anderen Stadtteilen auch, so eine Telegram-Gruppe, wo Leute drin sind. Und dann wurde quasi offen zu so Telefonkonferenzen eingeladen, wo Sachen besprochen werden konnten, so dass eben Leute da auch partizipieren konnten. Genau, wenn man, also man muss sich, glaube ich, auch eingestehen, dass da weniger Leute partizipiert haben, als man es vielleicht sich gewünscht hätte. Aber trotzdem gab es die Möglichkeit, die auch wahrgenommen worden ist, dass da verschiedene Perspektiven reingekommen sind. Genau, und so wurden quasi innerhalb dieses Netzwerk da Forderung ausgearbeitet. Genau, diese Frage der Kommunikation ist eine, die, glaube ich, auch in der Kommunikation nach außen, was auch so Unterstützungsleistung angeht, eine spannende ist, die man sich, glaube ich, als Zivilgesellschaft, wo jetzt auch einfach nochmal vielleicht Lücken sichtbar werden. Also wir versuchen auch schon auf sehr verschiedenen Kanälen zu kommunizieren, also Aushänge mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Facebook-Auftritt, so dass irgendwie wir versuchen, für alle was dabei zu haben. Und trotzdem ist es ja trotzdem noch die Frage, wen man alles erreicht oder vielleicht auch nicht erreicht. Das ist natürlich dann, wenn man so politische Forderungen dann intern ausarbeitet, genau die gleiche Frage. Meiner Meinung nach haben wir aus der Situation das Beste gemacht, auch wenn natürlich es immer noch die Möglichkeit, also immer noch schön wäre, wenn irgendwie noch mehr Leute in solchen Prozessen drin wären. Genau, und ansonsten, wie, glaube ich, jetzt alle anderen das auch gerade machen, haben wir sehr viel über Telefonkonferenzen geregelt. Wir würden jetzt gerne nochmal über die konkreten Forderungen sprechen. Da gibt es ja einerseits die 5 lokalen Forderungen von, ja, die eigentlich so ganz unterschiedliche Themenfelder umfassen, von sicheren Unterkünften für wohnungslose Menschen und aber auch Betroffene von häuslicher Gewalt zu der Forderung nach transparenter Kommunikation, der Stärkung nachbarschaftlicher Hilfsstrukturen und genau dann auch noch so finanzielle Forderungen wie das Corona-Geld oder auch so eine Corona-Zulage für Menschen in systemrelevanten Bereichen. Wer wird denn adressiert von diesen Forderungen? Ja, das Ganze funktioniert auf mehreren Ebenen. Genau, es ist auch so eine Reaktion darauf, dass eben von staatlichen Stellen hauptsächlich kommt, man soll zu Hause bleiben, jetzt ja auch noch mit Bußgeldandrohung und es dann vielleicht zwischendurch mal so lauwarme Dankesbekundung gibt für Leute, die gerade unter harten Bedingungen an allen möglichen Bereichen arbeiten müssen. Genau, und dieses Zuhausebleiben und Applaudieren reicht auf jeden Fall nicht aus. Und deswegen sind die Forderungen eigentlich an verschiedenen Ebenen gerichtet, nämlich einmal eben an die lokalpolitischen Entscheidungsträgerinnen, wie du es genannt hast, um zu zeigen, hey, das ist nicht der Weg, mit wie die Gesellschaft funktioniert, einfach kurzfristig irgendwelche Verfügungen zu erlassen und dann haben gefälligst alle zu Hause zu bleiben, weil dann bricht die Gesellschaft halt zusammen, wenn wir uns einfach alle radikal individualisieren. Und genau, weil irgendwie auch aus diesen Veranlassung auch rauszulesen war, dass bestimmte Lebensrealitäten auch einfach nicht mitgedacht worden sind. Das war ja auch schon durchaus in Dresden auch jetzt schon ein Problem, dass irgendwie Obdachlose kontrolliert werden. Und die Frage ist, die können ja gar nicht, also wo soll man zu Hause sein, wenn man kein Zuhause hat und andere Probleme, die eben in diesen ganzen Verfügungen nicht mitgedacht worden sind. Also eben an diese Adresse richtet sich das. Es funktioniert aber eben auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft und irgendwie linker aktiver Gruppen hier in dieser Stadt, die wir auch, genau, wir haben da auch verschiedenste Gruppen jetzt schon angeschrieben mit dem ersten Entwurf der Forderung, um quasi auch so eine Diskussion in diesen Gruppen da einen Beitrag zu leisten, um nämlich zu schauen, wie kommen wir irgendwie aus diesen, alle ziehen sich aufs Individuelle zurück und schauen, wo sie ihre Hamsterkäufe machen, wieder raus, um irgendwie politisch nach vorne zu gehen und auch Themen, die ja vor Corona und nach Corona weiter drängen werden, auch weiter zu behandeln, weil selbst wenn diese Corona-Krise vorbei ist, ist ja das Problem, dass der Kapitalismus auch für viele Krisen sorgt und Lebensgrundlagen zerstört, nicht plötzlich auch vorbei. Und deswegen ist es uns wichtig, weiter an den Themen zu arbeiten, sie natürlich mit der aktuellen Lage zu verknüpfen, aber vielleicht auch Leute ermutigen, weiter zu diskutieren und weiter ihre Themen, wie zum Beispiel die Themen des Wohnraums, die ja jetzt, wenn es darum geht, dass man zu Hause bleiben soll, genau weiter aktiv zu bearbeiten. Das ist auch quasi die zweite Ebene, an die sich diese Forderungen richten. Ja, und bei einigen dieser Forderungen wird ja auch ganz deutlich, wie du es auch gerade schon mal gesagt hast, dass das eigentlich nochmal so Probleme herauskristallisiert, die sowieso vorhanden sind. Also ich fand das ganz interessant bei dem Punkt 2 mit der nachbarschaftlichen Hilfsstruktur, mit der Kommunikation, aber auch mit der nachbarschaftlichen Hilfsstruktur, dass ja ganz oft irgendwelche Verlautbarungen, aktuelle Bekanntmachungen dann auf irgendwelchen Amtsseiten im schwierigen Deutsch verfasst sind. Und das war ja auch hier gerade ganz deutlich zu sehen, dass ganz viele Menschen eben auch nicht adressiert wurden davon und vielleicht auch gar keinen Zugang dazu hatten und dass, wenn sie kein Internet hatten, gar nicht mitbekommen haben, weil ja tatsächlich diese Allgemeinverfügung auch in den ersten Tagen hinter so einer SZ oder DNN Paywall versteckt war. Und genau, wo und sich ja wie Freitagabend 7:30 herausgegeben und ab 0 Uhr Gold ist dann wo also es gibt ja auch Lebensrealitäten, wo Menschen sich auch so etwas mal einstellen müssen, wenn man vielleicht Familie hat, aber nicht im gleichen Haushalt wohnt, müssen ja auch Dinge erstmal geregelt und abgesprochen werden oder andere Sachen. Genau, und all diese Lebensrealitäten wurden da offensichtlich gar nicht mitgedacht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Grund, genau, warum wir jetzt politische Forderungen raus sind, und weil ja auch selbst eben so Unterstützungsarbeit, wie man geht für andere Menschen einkaufen oder man geht zu einem Gabenzaun, ist ja auch das Problem, wenn es irgendwie so Regelungen gibt, die so unklar sind, wie man soll sich möglichst in Hausnähe aufhalten, wenn jetzt aber der Gabenzaun nicht in Hausnähe ist, ist man dann der Willkür der kontrollierenden Ordnungsbehörden ausgeliefert, ob das nur ein richtiger Grund sei oder nicht. Und am Ende leiden halt die drunter, die eben nicht genug Geld haben, um bei den Hamsterkäufen mitzumachen. Und das sind alles Probleme, die diese Verordnung mit sich bringen, die wir eben nicht stillschweigend irgendwie hinnehmen wollen. Um jetzt nochmal auf die langfristigen Ziele hinzukommen, da hatte mich etwas verwirrt, dass die Evakuierung von Lesbos bei den langfristigen Zielen zu finden war. Wie kam das zu dieser Entscheidung? Ja, natürlich hast du absolut recht, dass das eigentlich keinen Tag länger dauern darf. Es ist eher bei den langfristigen, das ist vielleicht ein bisschen missgünstig formuliert, es ist eher bei den nicht lokalen Forderungen. Also das ist quasi die eine Seite, die kurzfristigen lokalen sind, die andere die langfristigen überlokalen. Genau, und da das ja eine Sache ist, die europäisch, also genau so eine europäische Dimension hat, ist sie quasi nicht bei den lokalen Sachen gelandet, auch wenn das natürlich, wie du es angemerkt hast, absolut richtig ist, dass es nicht darum geht, das jetzt auf die lange Bank zu schieben. Das ist vielleicht so zur Erklärung dazu. Okay, also ihr habt quasi eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, eine lokale Ebene und dann eher so eine deutschlandweite, europaweite Ebene. Ja. Und gerade in diesen langfristigen Forderungen stehen ja auch viele Ideen von, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten, wie wollen wir ein Zusammenleben in Deutschland oder Europa gestalten. Magst du da nochmal näher drauf eingehen? Genau, also das sind ja viele Sachen, die genau auch jetzt, genau, sind wir alle nicht neu. Es zeigt sich halt nur in der aktuellen Situation, dass eben eine Privatisierung des Gesundheitssystems ganz viele Probleme mit sich bringt, auf die ja auch schon lange hingewiesen worden ist. Und das natürlich auch auf einer europäischen Ebene, also dass eben durch ein europäisches Spardiktat in Griechenland, Italien und Spanien die Situation nochmal ganz anders ist und schwieriger, hat ja auch was mit europäischer und auch deutscher Politik zu tun. Genau, das ist ja zu Recht schon lange kritisiert worden. Jetzt wird es halt nochmal sichtbar, was das für Folgen sind. Also ist jetzt auch nochmal der Zeitpunkt, da genau drauf zu zeigen und nochmal Druck zu machen. Ähnlich so halt die Frage halt dieser Wohnungsfrage. Wir haben halt auch hier in Löbtau und Friedrichstadt viele große luxuriöse Wohnungen, die leer stehen, weil einfach die Mietpreise nicht bezahlbar sind, während jetzt Leute, wo man zu Hause bleiben muss, vielleicht eher in prekären Wohnungsbedingungen mit wenig Platz irgendwie zu Hause bleiben müssen. Genau, das sind alles Dinge, die mit unter anderen Vorzeichen vielleicht hätten anders laufen können und in Zukunft eben auch anders laufen müssen. Und deswegen quasi auch jetzt quasi in der Zeit nochmal solche Sachen explizit aufzuzeigen, dass genau eine Vergesellschaftung des Gesundheitssystems möglich sein muss. Dass genau, wir haben es ja jetzt auch in Berlin, also am Wochenende war ja auch der Housing Action Day, der jetzt eher so digital stattgefunden hat, wo es ja auch nochmal so das Thema Mieten und Wohnen gegangen ist. Genau. Und deswegen sind solche Fragen wie das Recht auf Wohnraum eben da auch mit reingekommen. Leute müssen ja erstmal an Informationen auf dem Internet kommen. Da fehlt ja auch in Deutschland viel diese Infrastruktur. Genau, wenn ich jetzt kein Geld habe, ich irgendwie meinen Job verloren habe, um weiter meinen Internetvertrag zu bezahlen, dann wo soll ich in der Stadt hingehen, um irgendwie an kostenloses WLAN zu kommen? Manche Städte haben sie sogar schon ausgestellt, weil Leute nicht mehr rausgehen sollen. Das sind alles Dinge, die eben mit den Lebensqualitäten von einigen Menschen gar nicht zusammengehen. Genau, und da bräuchte es eben längerfristig irgendwie Infrastruktur, um sowas sicherzustellen, weil genau, Zugang zu Internet ja auch abseits von Corona einfach ein wichtiger Zugang zu sozialer Teilhabe und zu Wissen ist. Ja. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass jetzt erstmal der Fokus drauf liegt, noch mehr Menschen einzubeziehen, mehr Initiativen, Gruppen, Vereine mit in das Netzwerk zu holen. Darüber hinaus, was sind denn jetzt konkrete Möglichkeiten, um diese Forderungen möglichst schnell an Entscheidungsträgerinnen heranzutragen und denen vielleicht auch Nachdruck zu verleihen? Genau, also es gab ja schon verschiedene Aktionsformen, wie zum Beispiel die Seebrück-Online-Demo. Also das ist ja auch schön zu sehen, dass der politische Aktivismus nicht eingeschlafen ist. Und ich glaube, wichtig ist eben jetzt, genau, die mediale Aufmerksamkeit liegt jetzt irgendwie gerade viel auf Ministerinnen, die solche Verordnungen verkünden. Aber alle anderen politischen Entscheidungsträger sind ja deswegen nicht von der Bildfläche verschwunden. Genau, auch die Stadt, also die Leute aus den städtischen Parlamenten sind ja auch weiterhin erreichbar über digitalen Wege. Das heißt, die Möglichkeit, da irgendwie Kontakt aufzunehmen, Druck aufzubauen, ist ja trotzdem gegeben. Also genau, das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, was wir ja auch damit anstoßen wollen, dass Leute sich überlegen, was sind Möglichkeiten, die wir eben vielleicht von zu Hause aus im digitalen Raum haben. Und es gab ja auch schon den Versuch, eine Kundgebung anzumelden. Das war ja bei ADNN zu lesen, dass das leider vom Verwaltungsgericht bestätigt ist, dass es untersagt war. Aber man kann ja trotzdem vielleicht in Haushaltsgemeinschaften rausgehen und trotzdem vor und finden, politische Botschaften auch im öffentlichen Raum zu tragen, ohne genau sich da irgendwie über eine medizinische Vorsicht hinwegzusetzen. Genau, also das ist uns, glaube ich, das ist ja der Spannungsbogen, den man sitzt, dass es natürlich sinnvoll ist, jetzt nicht zu viele Infektionswege zu haben aufgrund seiner sozialen Kontakte, aber es ja eben nicht so, also wir es nicht für sinnvoll halten, komplett das Leben für Lieben zu bringen. Und ich glaube, das soll, da wollen wir auch so anregen, sich genau auf Formen des politischen Aktivismus wieder anzueignen. Und genau, Banner, Plakate etc. kann man ja auch präsentieren mit Leuten, mit denen man eh schon gemeinsam in der Hausgemeinschaft oder woanders unterwegs, da muss man ja als keine neuen mögliche Infektionswege für aufmachen. Hast du vielleicht eine Website oder E-Mail-Adresse oder irgendeinen Anknüpfungspunkt für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie mit euch in Kontakt kommen wollen oder sich die 10 Forderungen anschauen wollen oder einfach weiter informieren wollen, was ihr so treibt? Genau, wir haben kein als Nachbarschaftsnetzwerk keine eigene Homepage oder ähnliches, sondern wir haben quasi bestehende Strukturen genutzt. Das heißt, wenn man uns digital erreichen will, ist das möglich über die Facebook-Seite von Kein Viertel für Ausgrenzung Löbtau. Das ist da zu finden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel auch gerade, wenn man sich aktiv engagieren will im Dresdner Westen, die E-Mail-Adresse corona-hilfe-friedrichstadt@gmx.de anzuschreiben. Oder genau, wenn man sich über diese politischen Forderungen austauschen will, kann man uns auch eine Mail schreiben an keinkiezfürausgrenzung.löbtau@systemli.org. Genau, dann kann man vielleicht vorher nochmal online nachgucken. Leider etwas längere E-Mail-Adresse. Genau, aber das sind Wege, auf denen wir auf jeden Fall erreichbar sind. Genau, und wir freuen uns auch über Diskussionen, über die Forderungen. Uns haben auch schon einige Rückmeldungen erreicht, die wir der nächsten Telefonkonferenz morgen auf jeden Fall auch nochmal besprechen werden. Das wäre jetzt auch noch eine letzte Frage gewesen, ob es quasi jetzt schon Rückhall gab in den letzten Tagen. Ja, genau, es gab durchaus schon positive Meldung, genau, auch einige inhaltliche Anmerkungen, was uns auch genau sehr gefreut hat zu sehen, dass Leute sich dann offensichtlich da auch schon vertieft mit auseinandergesetzt haben, dass also der Plan oder das Ziel, Diskussionen anzustoßen, inhaltlichen Austausch anzustoßen, auf jeden Fall aufgegangen ist. Genau, jetzt ist dann noch die Frage, wie wir es schaffen, ausreichend Druck aufzubauen, dass eben auch die andere Ebene der kommunalen Entscheidungsträgerin diese Forderung auch mit entsprechendem Nachdruck präsentiert bekommen. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Arbeit. Es war sehr erfrischend zu lesen, dass es so einen umfangreichen Katalog von Gedanken und Forderungen gab in Zeiten, wo scheinbar nur irgendwelche Fallzahlen wichtig sind. Und ich denke, dass ihr da auch viele wichtige gesellschaftliche Bereiche ansprecht und ja, potenziell auch viele Menschen in dieser Stadt. Hoffen wir das auf jeden Fall. Und all diese Punkte zeigen vielleicht auch, dass es eher ein Physical Distancing braucht als ein Social Distancing. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und der Vernetzung mit noch mehr lokalen Akteuren. Danke für das Interview. Das war ein Interview des Anarchistischen Hörfunk aus Dresden mit der Serie Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia.